Kapitel 136. Eine Information an unsere Besucher: Das Museum schließt in 12 Stunden. Bitte beachten Sie auch unsere Ausstellung im leeren Raum und vergessen Sie nicht, die Sicherheitsgurte anzulegen. Das gehört sich aber nicht im Museum. Man tritt nicht gegen Gemälde. Sie sind aber auch ein Mensch, der das macht, nicht wahr? Das ist scheiße. Nein, gucken Sie sich's an, das Gemälde ist gut. Wo denn? Dort vorn an der Wand, wo Sie gegengetreten haben. Aber da ist doch nur eine Wand. Sie haben wahrscheinlich keine Ahnung von Kunst, ja? Scheißwand! Sehen Sie nicht diese schicke Skulptur? Dieses Gemälde einer Skulptur. Oh. Ja, genau. Das versetzt Sie jetzt in Staunen, ich weiß. Wenn Sie es so toll finden, dann nehmen Sie es doch mit. Das darf man aber nicht hier im Museum. Was darf man denn hier überhaupt? Sich das angucken. Oben gucken, unten gucken, rechts gucken, links gucken. Gucken kann ich auch geradeaus so. Geradeaus gucken. Ich brauche zum Gucken nicht ins Museum gehen. Sie können sich aber hier ganz viel angucken. Na toll. Gucken. Und wenn Sie dann geguckt haben, können Sie sich freuen. Wand ist doof. Das ist ja unerhört. Unerhört ist das doch. Ja, sehen Sie mal, jetzt ist die Wand schmutzig. Ja, das ist doch furchtbar. Das schöne Gemälde, die schöne Skulptur. Das schöne Gebäude mit dem Dach drauf. Guten Tag, Genossen. Was führen wir denn da am Schilde? Ja, ich sehe mir diese schöne Skulptur an. Das schöne Skulptur. So sieht das für mich aber nicht aus. Es handelt sich hier nämlich um ein Bild. Aber ich gucke es mir an. Ich gucke es an. Und warum ist es schmutzig? Weil dieser Herr hier neben mir... Stimmt gar nicht, du warst das. Er hat dagegen getreten. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe versucht, ihn daran zu hindern. So geht das aber nicht. Mit verbaler Gewalt. Und es ist nicht gelungen. Raus! Na denn nicht. Tschüss.